möchtest wohl geschehen, dass nun Blumen kannst, auch meine Stirn erhüte und seltsam duften allen Schmerz verscheucht aus meiner Seele. Solche Linderung, sie dauerte kurze Zeit, genießen gänzlich kann ich nur da, wenn seine Fackel senkt der andere Bruder, die so ernst und bleich. Der Tod ist besser. Freilich, das Beste wäre, nie geboren zu sein.